was wir auch tun. Egal, was wir auch tun. Egal, was wir auch machen. Egal, was wir auch machen. Gegen das Nichts. Gegen das Nichts. Gegen das Nichts. Gegen das Nichts.